Claudis und Korns heitere Lesung. Guten Abend, liebe unterhaltenen Organismix. Und Organismixinnen? Nee, dann musst du sagen Organismixix. Ach so. Ja, weil das ist ja genau das. Das soll ja geschlechtsneutral sein. Ja, aber was ist, wenn jetzt ein also irgendein anderes unbekanntes Geschlecht sich davon ausgeschlossen fühlt? Wieso sollte sich davon ausgeschlossen fühlen? Das ist ein alles beinhaltendes Dingens. Ja, aber du kannst ja nicht irgendwem befehlen, dass er sich von irgendwas nicht ausgeschlossen fühlt. Ja, dann kannst du ja gar nichts mehr sagen. Ja, kann man ja auch nicht. Toll. Ja. Hallo, sage ich jetzt einfach stattdessen. Wir sind wieder zurück nach einer längeren Pause. Weil du ein Wrack bist. Weil ich ein Wrack bin, genau. Also man hört es vermutlich immer noch. Ich habe noch mit den Ausläufern einer die Atemwege betreffenden Erkrankung zu kämpfen. Und werde deswegen auch die ein oder andere Husten-Episode vermutlich hinlegen müssen während dieser Leso-Stunde. Falls ihr euch fragt, das Gebölke macht einen mürbe. Das sagt er übrigens immer und das freut mich sehr, denn die Einzige, die das Gebölke mürbe macht, bin ich. Nein. Das sind nämlich meine Atemwege, die darunter leiden. Meine. Meine. Ja, aber meine Nerven. Ja, Nervenschmerzen. So, wir haben aber vorher noch eine kleine Ankündigung zu machen. Das heißt klein, eigentlich eine riesige Ankündigung. Wieso, wie groß ist die Ankündigung denn? 3,50 Meter. Wie das... Stopp! Aus! Ja, genau. Nämlich am 26.10., das ist jetzt gar nicht mehr so lang, das ist sozusagen der kommende Samstag. Wie der kommende Samstag? Sonntag. Sonntag? Sonntag. Veranstalten wir einen Hörerbrunch. Machen wir das? Ja. Ich dachte, das machen die anderen. Nee, das machen wir. Die so. Anderen machen ihre Lesensache da am 25. abends. Ja. Und am 26. morgens machen wir einen Hörerbrunch. Ihr merkt, Cornelius ist mal wieder hervorragend vorbereitet auf alles. Ich schleppe den dann einfach mit. Und zwar um 11 Uhr im Café Del Sol in Herne. Ist das Spanisch? Nee, ich glaube, das ist Holländisch. Aber das klingt Spanisch. Ja, macht ja nichts. Gibt es auch Poffertjes? Weil sonst nicht komme ich nicht. Ich bringe mir welche mit, okay? Und Hühnerknobeljunge? Ja, das vermutlich auch. Junge! Ja, also gut. Bam! So ein Feuerball, Junge! Ja, jedenfalls könnt ihr euch da anmelden. Und zwar auf meinem Blog. Was, ein Blog? Ich habe einen Blog. Deine Stifte, dein Papier, dein Radierer, dein Schreibtisch, dein Computer, deine Stifte, dein Blog? Nee, Stifte hast du zweimal gesagt. Ich weiß, ich wollte nur gucken, ob du aufpasst. Ja, genau, mein Blog. Und zwar Cloud Farming heißt das. Geil. Ja. Das ist ja mal ein geiler Name. Der ist richtig gut. Wer ist denn da drauf gekommen? Ich. Ja, wie dem... Weil du heißt ja auch Claudia. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Und du machst ja auch Pharmazie. Auch das stimmt. Auffallend Boah, richtig. Ey. Ja. Das ist ja mal ein geiler Name. Allerdings. Ja, ich verlinke das auch nochmal in dem zu dieser Episode gehörenden Beitrag. Da könnt ihr euch dann anmelden per E-Mail. Das wäre sehr, sehr gut, wenn da reichlich Menschen erschienen. Und das findet zusammen, also das ist ein Hörertreffen, nicht nur von der unglaublich erfolgreichen Leso-Stunde. Wir können uns vor Fanmail und Frauenschlippern gar nicht mehr waschen. Waschkörbeweise. Ja. Sowohl Fanmails als auch Frauenschlipper. Wobei, bei manchen Frauen ist der ja schon der Waschkorb nach einem Schlipper voll. Genau. Aber auch die dürfen gerne kommen. Die sollen sogar. Ja. Ach ja, genau. Die netten Hoaxilla-Freunde sind auch noch dabei. Der Sebastian Bartoschek ist auch noch dabei und seine Hörer. Und irgendwie ist diese Ankündigung nicht besonders effizient. Wieso? Das plätschert hier schon wieder daher, einfach nur so, um Zeit zu schinden. Ja, dann sag du doch mal was. Ja, also das ist in... Wo ist das? Oh nein. In Herne. So, wann? Am Sonntag. Wo genau? Im Café del Sol. Wann genau? Um 11. So, fertig. Das heute geht es um ein Nein, Buch. Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich will nämlich noch sagen, dass auch noch von dem Podcast... Du hast das doch alles schon, das kann man auf diesem ominösen Blog sehen. Ja. Heute geht es um ein neues Buch. Heißluftdampfer. Ich habe dieses Buch kostenlos ausgeliehen. Das heißt, wir machen das jetzt schnell, bevor meine kostenlose Ausleihe abläuft. Ja. Es geht um eine wichtige Kulturtechnik, die heißt Reiki. Das hat vermutlich auch jeder von euch schon mal ausprobiert. Ja. Das Buch heißt Vorsicht Reiki, Kritik und Fragen zur universellen Lebensenergie. Universelle Lebensenergie, angenehmerweise in Anführungszeichen gesetzt. Mhm. Ich dachte ja immer früher, Reiki sei Brustvergrößerung durch Handauflegen. Ist es ja auch. Ah. Also so. Man kann damit auch noch andere Sachen machen. Mhm. Wolltest du, willst du nicht lieber mal Reiki-Meister werden dann? Bin ich doch schon. Ach so, okay. Jedenfalls, Untertitel. Von Christian Niwata Ort. Ja, ich schätze jetzt einfach mal, dass Niwata nicht sein richtiger Name ist. Die haben doch alle immer so einen Crackpot-Namen dazu. Ja. Also ich bin ja auch Claudia Shibana Mata Granais. Ach so. Und du bist... Cornelius Umbatinosa kurz. Nein, Mondblume. Ja. Jedenfalls. Mondblumenkind. Ist das in der ersten Auflage 2008 erschienen und dann nochmal neu aufgelegt worden 2012. Und das Lustige ist, dass das ein Crackpot ist, der vor einer Crackpot-Technik warnt, weil die ja so mächtig ist. Das hat uns amüsiert. Ja. Vorne auf dem Cover drauf, also das ist übrigens Buch 1 und 2, Vorsicht, Reiki, Ausführungszeichen, ist irgend so ein... Kondom oder so? Mit ich glaube, Blättern das sieht dran? Aus wie so ein Penis, der das regiert ist, aus dem ein Tropfen Ejakulats austritt. Ja, das sieht eher aus wie so eine Warze. Und ein Dach hat er auch. Mhm. Irgend sowas. Ich glaube, das sind eher so Stützpfeiler. Man weiß es nicht. So, Inhalt Buch 1 ist, was ist Reiki wirklich, die Hintergründe? Inhalt Buch 2... Heilbringendes Reiki, die Anwendung der universellen Energie. Mit entsprechenden Blabla-Unterkapiteln. Gibt es denn eine Buchrückseite eigentlich? Nee, habe ich schon geguckt. Gut, dann kommt jetzt die Einleitung. Und das ist ja bekanntlich mein Gebiet. Einleitung. Reiki, das spirituelle japanische Heilsystem der universellen Lebensenergie, hat sich im letzten Jahrhundert wie ein Lauffeuer über die ganze Welt verbreitet. Ich habe selbst eine Reiki-Ausbildung und auch Menschen in Reiki eingeweiht. Also ja. Du liest schon, okay. Ja. Wie komme ich jetzt dazu zu sagen, Vorsicht! Es ist nicht alles immer so, wie es scheint. Meine Erfahrungen in Energiearbeit, sowohl schamanisch als auch tantrisch, ich finde es... Oh, ja, okay, da muss man den ernst nehmen. Wie heißt der nochmal? Pinata? Wie heißt der nochmal? Niwata? Niwata, glaube ich. Nirvana? Ja. Ich finde, der riecht irgendwie wie Teenager-Geist. Finde ich auch. Ja. Auf jeden Fall, wenn der Schamane und, was ist er noch? Tantrische und schamanische Tantra. Energiearbeit, beides. Ist Tantra nicht Eso-Rammeln? Ja, ah. Glaub schon. Gut, ja. Ich bin mir sicher. Ich kriege ja auch immer so ein Newsletter, ich weiß nicht, wie der bei mir draufgekommen ist. Too much information. Von der sogenannten Streichelstraße. Da kriege ich dann die ganze Zeit so Tantra-Kuschel-Sex. Keine Ahnung warum. Ja, das ist ein völliges Rätsel. Ja, meine Erfahrungen in Energiearbeit, sowohl schamanisch als auch tantrisch, führten mich dazu, die Reiki-Energie etwas intensiver unter die Lupe zu nehmen. Welcher Reiki-Praktizierende weiß denn schon genau, was da eigentlich energetisch passiert, mit welcher Energie er arbeitet und wo diese herkommt? Ah, jetzt geht wieder dieses mein Lieblingsprinzip los. Nämlich, dass sie einfach behaupten, ich weiß genau, welche Energie das ist, weil das haben mir die Engel verraten. Die anderen wissen halt alle nicht. Die haben keinen so guten Draht zu den Engeln. Das ist alle Evidenz, die ich vorzuweisen habe. Mhm. Ich liebe Esoteriker. Oh, scheiße, eigentlich wollten wir heute auf die Esoterikmesse gehen. Ja, aber es hat uns niemand was dafür gegeben. Ja, dann müssen wir das in einem halben Jahr machen. Reiki hat sich im letzten Jahrhundert wie ein Lauf... Ach so, das haben wir doch schon gehabt. Wieso steht das dann nochmal in lila? Man weiß es nicht. Im Laufe der Jahrzehnte von Reiki im Westen ist ein mystisches Gedankengebilde um das Reiki entstanden, in der viele Menschen allerlei Unsinn glauben und neu dazu erfinden. Also die Gedankengebilde oder was? Was? Ja, weiter. Mir geht es dabei nicht um den historischen Ablauf der Ereignisse, sondern um den energetischen Aspekt. Mich hat es nie interessiert, wo einer oder etwas herkommt, sondern immer nur, was es jetzt bedeutet und uns Menschen nutzt. Mir geht es weiterhin nicht darum, Reiki zu verteufeln und schlecht zu machen. Ich möchte zeigen, dass Reiki nicht immer so heilig und hell ist, wie in den lichten Esoterikkreisen immer geglaubt wird. Oh, kommt jetzt Dark Reiki? Dark Reiki, komm auf die dunkle Seite. Ja, dazu lege ich das Reiki unter das Skalpell der traditionellen schamanischen und tantrischen Gesichtspunkte und werde Fragen aufwerfen, die zum Nachdenken anregen. Das klingt gut. So, dann gehen wir mal wieder ins Inhaltsverzeichnis, ne? Was kommt jetzt? Mach mal. Also Einleitung haben wir. Geister und Dämonen, gibt es sie wirklich? Oh ja, das klingt gut. Das sollten wir auch in Anbetracht anderer Fragestellungen schon mal. Ja, also möchtest du denn jetzt das lesen oder soll ich das machen? Nee, ich mach das schon. Ich kenne mich mit Geistern und Dämonen aus. Gut. Der ist in Gefahr. Voll nicht hey, ich schweife ab. So. Also, Geister und Dämonen. Gibt es sie wirklich? Komisch, warum steht da nicht nein und das Kapitel ist zu Ende? Weil es die gibt, Mann. Also, ich diese neun Episoden Lesestunde, das ist übrigens unsere Jubiläumsepisode, möchte ich nur mal kurz anmerken. Das ist die 10. Episode. Und wie war so eine, wieso war nicht die 9. die Jubiläumsepisode? Weil man das traditionell bei runden Zahlen macht. Auf Tradition scheiße ich aber doch. Einen großen Haufen? Nein. Klebrig? Mittleren großen. Okay. Ja, jedenfalls sollten mich die 9 Episoden Lesestunde eigentlich gelehrt haben, dass es noch was anderes gibt, als du mit deinen lächerlichen Sinnesorganen wahrnehmen kannst. Warum nicht die Horatio, das Horatio Gambit? Vielleicht was? Es Ach so. Gibt noch mehr zwischen... Ja, ja, genau. Ich habe es aber jetzt extra außergewöhnlich formulieren wollen. Ja, gut. Also, glaubst du wirklich, dass außerhalb unseres Frequenzbereichs, in dem wir hören und sehen, nichts anderes existiert? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube zum Beispiel, dass es UV-Licht gibt, Röntgenstrahlung, Es geht um den UV-Bericht, um den Frequenzbereich, in dem wir hören und sehen. Ja. Wir hören und sehen zum Beispiel keine Radiowellen und ich glaube trotzdem, dass sie existieren. Ach so, außerhalb steht da. Ja. Ja. Ja, aber das... Doch, glaube ich. Ja. Ich finde die Einstellung etwas arrogant zu denken, wir sind die einzigen Lebewesen auf dieser Welt. Meint er jetzt wir Menschen oder was? Ich glaube schon. Also Bakterien kann man auch nicht sehen mit dem bloßen Auge? Ja, und ich sehe jetzt auch gerade keine Hunde, aber ich bin mir trotzdem relativ sicher, dass es welche gibt. Ich mag Hunde. Ja, ich auch, aber die schmecken irgendwie wie Hühnchen. Oh, hör auf! Hunde sind so putzig, die darf also, man nicht essen. Egal. Jedenfalls ist das ja jetzt schon, das regt mich ja jetzt schon auf. Dieses so wie, du holst aus, um zu sagen, ja, du weißt gar nichts, Jon Snow. Nee, wie heißt Jon Snow? Du weißt nichts. Du, you know nothing, Jon Snow. Ja, du weißt nichts, ja. Jon Snow. Und dann auch noch so, ach, das Versauen ist doch traurig. Aber also egal. Also wir sind die einzigen, glaubst du, ich finde diese Einstellung etwas arrogant zu denken, wir sind die einzigen Lebewesen auf dieser Welt. Wir als Menschen haben meist ein sehr eingeschränktes Band an Frequenzen, auf denen wir etwas empfangen können. Meistens finde ich auch gut. Ja. Nur weil wir nicht sehen und hören können, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Andersherum bedeutet das natürlich auch nicht, dass zwangsläufig etwas existieren muss. Oh, jetzt kommt die Wissenschaft. Nur weil wir keinen Zugang in diese unbekannte Welt haben. Was bleibt, ist die Erfahrung. Beweisen lässt sich auf herkömmliche, wissenschaftliche Art und Weise dort kaum etwas. Ein Traum und ein Gefühl von mir, eine sichtbare Erscheinung bei einem Freund, die Aussage und Erfahrung eines alten Meisters sind schon, und schon ergibt das Ganze einen Sinn. Ah. Immerhin, schönes Deutsch. Nein, es ist nicht. Doch. Nur weil es kein schlechtes Deutsch ist, ist es kein schönes Deutsch. Ja, aber das ist so selten, dass die Leute mal sagen, ergibt Sinn, dass das schon fast schön ist. Gut, dann machen wir hier an dieser Stelle eine kleine Lehrstunde. Sinn machen ist ein Übersetzungsanglizismus, das gibt es nicht. Der gleich zwei deutsche richtige Formulierungen, Sinn haben und Sinn ergeben, verdrängt hat. Ja. Schade. Schade. Und schon ergibt das Ganze einen Sinn. Ich möchte an dieser Stelle zwei Beispiele anführen. Die Geschichten sind mir und einer Freundin wirklich so passiert. Danke, Claudia. Auch wenn ich die Gegebenheiten etwas zusammenfasse. Im Vajrayana-Tantra ist es üblich, dass Fortgeschrittene eine bestimmte Schutzpraxis machen, Kondome? Um die eigenen negativen Emotionen auf dem Weg zur Erleuchtung zu zügeln und auch um negative Kräfte von außen fernzuhalten. Obwohl ich immer meine Schutzpraxis gemacht hatte, ist sie doch schwanger geworden. Hatte ich vor einigen Jahren ein stärkeres Problem mit einem Dämon, der in meinen Träumen erschien. Er hieß Alimente-Dämon. Durch Kontakt mit einer Gruppe von Leuten, die diesen Geist anbeteten, hatte der Dämon irgendwie Zugang zu mir bekommen. Natürlich, wer kennt das nicht? Noch nie im Leben hatte ich solch starke Schmerzen und ich fühlte mich noch nie so ungeschützt. Nichts half, natürlich. Bis mir mein spiritueller Lehrer riet, dem Dalai Lama zu schreiben. Immer. Ich habe Schmerzen, das können Sie sich nicht vorstellen. Immer beim Wasserlassen, das brennt, weil ich meinen tantrischen Schutz letztes Mal nicht benutzt habe, als ich es mit der Alten habe. Herr Lama, was soll ich machen? Das können Sie sich nicht vorstellen, wie das brennt. Der hat mir eine Pimmelwaffe. Überraschenderweise schickte mir das Büro des Dalai Lama, wenigstens hat er nicht behauptet, dass der Typ den selber geschrieben hat. Aus Indien. Ich besorg nur etwas Klopapier, dann bin ich wieder. Überraschenderweise schickte mir das Büro des Dalai Lama aus Indien innerhalb von 2 Wochen einen stabilen Briefumschlag mit einem persönlichen Brief an mich, dass das Problem schon jetzt behoben sein dürfte. Ein rotes Schutzbändchen und ein Foto des Dalai Lama von ihm unterzeichnet. Geil, das hat bestimmt irgend so eine arme Praktikantin gemacht. Ich habe für sie gebetet. Ich hoffe, Sie haben Antibiotika genommen in der Zwischenzeit. Eine gute Freundin von mir hatte ein ähnliches Problem. Trotz jahrelanger intensiver Meditationspraxis wurde sie krank. Ja, oh, das gibt es doch nicht. Man jeden Tag auf dem Teppich und macht die Augen zu und pennt und dann wird man trotzdem krank. Was ist das? Was für eine Welt leben wir denn hier? Ja, das müssen Dämonen sein. Wurde krank, hustete sogar Blut. Sämtliche Tests im Krankenhaus bestätigten ihr, sie sei vollkommen gesund. Mhm, bestimmt. Ja, kommt ja schon mal vor. Ja, wenn man Blut hustet. Hutblusten. Mhm. Ein ihr vertrauter buddhistischer Meister, der sich aus eigener Erfahrung mit dem Bekämpfen von Dämonen sehr gut auskennt. Seit wann haben die denn Dämonen im Buddhismus? Ich habe keine Ahnung, was die im Buddhismus haben. Die haben doch da diesen dicken Glatzkopf, der irgendwelche Weisheiten da hatte. Ja, und vielleicht hat er auch irgendwas Weises von dann Dämonen. Dann diese Wiedergeburtsschwachmaten-Nummer. Ja. Und Dämonen. Offenbar. Ich dachte, das ist irgendwie eine Strafe, als Frau wiedergeboren zu werden, wenn man als Mann in manchen Strömungen schon. Also auf jeden Fall, der Buddhistenmeister hatte Erfahrung mit Dämonenbekämpfen und erklärte ihr, sie habe ein Problem mit einem bestimmten bösen Geist. Böser Geist. Wie auch immer er das nachgewiesen hat. Er gab ihr etwas zu ihrem Schutz und eine spezielle tantrische Praxis gegen diesen Geist. Du bläst mir jetzt einen und dann ist er weg. Ich schwöre es dir. Ich habe hier einen Zauberstab. Großartig. Und damit mache ich eine Technik, die heißt, gucken, wo der Most ist. das Schutzbändchen und die tantrische Praxis halfen sehr gut, wenn auch nicht sofort zu 100%. Ich muss immer noch vorsichtig sein, wenn ich mich mit bestimmten tantrischen Lehren auseinandersetze. Oh, come on! Das klingt einfach, als hätte er sich eine Syphilis eingefangen. Wir haben mit den asiatischen Lehren Halt, steht hier wirklich, und schon nehme ich das mit dem guten Deutsch zurück, ja, nicht nur das Gute in den Wesen, in den Westen bekommen. Ich dachte, also das heißt, diese ganzen Geister gibt es demnach auch nur in Asien eigentlich. Ja, dabei heißen die doch da irgendwie anders. Djinn sind die arabischen Geister. Ich weiß. Doch, Djinn ist irgend so ein Islamkram. Ja, bestimmt. Genie. Egal. Was ich von meinem Lehrern gelernt habe, ist zusammengefasst Folgendes. Da steht ja gar nichts. Achso. Es gibt mächtige Wesen außerhalb unseres Wahrnehmungsbereichs, die wir meist nicht sehen oder hören können. Je mehr wir tantrisch oder schamanisch praktizieren und je tiefer wir in die Praxis einsteigen, desto mehr kommen wir auch in Kontakt mit diesen Wesen. In Tibet gibt es eine genaue Klassifizierung der Arten dieser Geister. Also hier nicht demnach. Mhm. Manche wohnen und beschützen zum Beispiel einfach nur einen bestimmten Hügel. Aus Unwissenheit provozieren die Menschen oft diese lokalen Schützer, indem sie vielleicht den Hügel abtragen oder einen Stein, der als Sitz diente, wegtragen oder sich in der Nase bohren oder ja, Minigolf spielen oder sowas. Du, in Nürtingen, da sitzt der Supergeist auf dem Hügel. Leute, das kannst du kosher bringen. Doch, das muss bringen. Der Supergeist darf den Hügel da nicht wegmachen. Sonst wird er böse. Ole, ole, super Hügel. Mhm. Jedenfalls, wenn man den ärgert, dann... Wodurch es dann umgekehrt zu Provokationen durch die Wesen kommt, die den Menschen dann ganz schöne Probleme bereiten können. Einige von diesen mächtigen Wesen sind gutmütig oder relativ neutral den Menschen eingestellt. Den Menschen eingestellt. Da fehlt das Wort gegenüber. Mhm. Andere sind von Natur aus böswillig und fügen den Menschen gerne Schaden zu. Zum Beispiel treten sie ihnen volle Kanne in die Eier. Ja, das ist viele besser. Krankheiten, bei denen oft keine Medikamente helfen, sind von Dämonen provoziert. Mhm. Kommt jetzt gleich, dass Krebs von dämonische Besessenheit ist, dann weiß ich nicht, ob ich weiterlesen kann, dann muss ich brechen. Oder auch Ebola. Auch an einigen Kriegsgeschehen in der Welt ist eine bestimmte Klasse an Dämonen beteiligt. Klasse 34a. Das heißt vor allem Klasse von Dämonen. Einige hellsichtige Meister können dies sehen. Ein Zeichen dafür sind helle Lichterscheinungen über den Kriegsgebieten. Die können natürlich nicht von Raketenexplosionen. Nein, nein. Guck mal, da blinkt das schon wieder. Das ist der Samuel. Ja, der hat mal wieder schlechte Moment, Laune. Warte mal, hier ist irgendeine Anmerkung mit Stern. Achso, das scheint hier einfach weit. Achso, das scheint. Okay, okay. Also über den Kriegsgebieten. Genau diese Lichterscheinung, die von dem Geist ausging, der mich verfolgte, sah ich in meinem Traum. Weitere Nachforschungen ergaben, dass diese Art von Träumen in Tibet bekannt sind und es heißt, dass du stirbst, wenn der Geist, der eine helle Lampe trägt, dich mit seinem Licht berührt. Ach so. Ja, offenbar lebt der Typ ja noch. Oder ist die helle Lampe einfach nur ein Laser? Endlaser. Dieses Wissen über Provokationen von Dämonen ist in unserer materialistischen Welt leider verloren gegangen. Darum ist es sinnvoll, sich auf Quellen aus Ländern zu beziehen, die dieses Wissen noch haben. Mm-hmm. Das stimmt. Mm-hmm. Was aus tantrischer Sicht wichtig ist, zu verstehen... Dämonen sind nur deshalb Dämonen, weil wir denken, dass sie welche sind. Ach so. Ja, sie sind einfach nur Wesen, die auf bestimmte Dinge auf eine Art und Weise reagieren, die für uns vielleicht negativ aussieht. Mhm. Demnach war wahrscheinlich für den manchen so mancher Lehrer ja. Dämon. Ja, ich hatte keine Lehrer-Dämonen. Ich schon, meine Religionslehrerin. Und falls sich jetzt jemand fragt, ja, ich hatte bis zur 7. Klasse Religion. Ich hatte sogar bis zur 11. Klasse Religion. Ja, aber du kommst ja auch aus Bayern. Also das war in Baden-Württemberg, mein Herz. Ist ja alles dasselbe. Und ich habe durch Leistungsverweigerung meine Eltern gezwungen, mich aus dem Kurs rauszunehmen. Ja, das ist sehr gut. Trotzdem, bis dahin hätte ich gesagt, da muss eine dämonische Besessenheit vorliegen bei der Frau. Deren Namen hier jetzt ungenannt genau. bleiben soll. Ich nenne sie mal Klopskopf. Mhm. Ja, egal. Auf jeden Fall reagieren die für uns vielleicht negativ aussehen. Sie sind nicht böse von Natur aus, das bedeutet jedoch nicht, dass wir uns nicht schützen sollten. Besonders wichtig ist, dass wir nicht unachtsam mit Energie spielen in Bereichen, in denen wir uns nicht richtig auskennen. Ja, wenn du so ein... Wie kann man denn mit Energie spielen? Also, ja, genau. Ich habe mit dem Large Hadron Collider mal auf den Aldi geschossen. Jetzt ist der Aldi weg. Scheiße. Mist. Ja, einfach mal eine Einweihung hier, ein bisschen channeln dort, dann noch eine Reiki-Einweihung von jemandem, den wir kaum kennen. Aha. Der hat ja ganz schöne Praktiken, der Mann. Mhm. Lässt sich einfach von irgendwelchen wildfremden Leuten in Reiki einweisen. Muss man sich ja mal was wegholen. Ja, auch wenn man hier einfach so... Und schon wissen wir nicht mehr, welche Energien eigentlich mitgeschwungen sind oder was genau wir dort angezapft haben. Mm. Einige Geister sind spezialisiert darauf, sich hinter heiligen Bildern zu verstecken. Doch du machst zum Beispiel deine tantrische Gottheitenpraxis. Genau, du machst zum Beispiel deine tantrische Gottheitenpraxis, was man halt so macht. singst das Mantra des unbeweglichen Weisheitskönig Fudo Myo aus dem japanischen Tendai-Buddhismus. Und weil du deine Gelübde nicht reinhältst, hat ein Dämon die Möglichkeit, sich während deiner Visualisierungsarbeit mit dir einzunisten. Zack! Zack! Da ist der Zack, ist der in dir drin. Einfach so. Das äußert sich dann zum Beispiel in langsam auftretendem Zweifel an den Lehrern und in Gedanken, die Praxis vollkommen aufzugeben. Du arbeitest zum Beispiel mit einer gechannelten Jesus-Meditation und bemerkst erst zu spät, dass sich hinter deinem heiligen Jesus in Wirklichkeit ein Dämon versteckt, der sich halb kaputt lacht über deinen Blödsinn, den du da fabrizierst. Oh, oh, oh. Im tibetischen Chöd, dem tantrischen Schneiden, arbeitet man daran, seine Konzepte über Dämonen aufzugeben. Man opfert symbolisch seinen Körper und durchtrennt so sein Ego. Dann trifft man die Dämonen an einem Ort jenseits von Gut und Böse. Man treibt es also wie die Hunde und dann also geht's einem besser. Jenseits von Gut und Böse ist die Scheiße hier auch. Mhm. Das ist auch so, mir gefällt dieses hintergründige, ja, also wenn du auf die Idee kommst, das Buch hier doch wegzuschmeißen und nicht in meine Kurse zu kommen, dann bist du vom Dämon besessen, mein Freund. Mhm. Dann ist das nicht in Ordnung, nicht sondern dann brauchst du Exorzismus. Ja, von mir übrigens, biete ich auch an. 24,50 pro Minute zum Runterladen. Die 8 Klassen der Geister kommen jetzt übrigens. Mhm. Anu, die allen überlegenen Wesen. Ah ne, da steht, Entschuldigung, da steht die allen überlegenden Wesen. Ach so. Also das würde von der Grammatik bedeuten, dass diese Wesen für alle anderen überlegen. Ja. Also wenn man zum Beispiel sagt, was soll ich denn heute für eine Buchse anziehen? Dann kommt so ein Anu rein und sagt, pass mal auf, ich überlege das für dich jetzt. Ja. Gar keine, hör mal, gar keine. Ist besser. Gar keine oder Kaki-Pants ja. Ist im Moment im Trend. Gosch nackt und färbst Fiedlerblau. Warum bist du so albern heute eigentlich? Ich weiß nicht, mir ist danach. Da fällt mir ein, gibt es nicht auch Anulingus? Ja. Nee, es gibt Anolingus und Anilingus. Genau. So. Und Anolingus ist, was viele nicht wissen, Echsenlecken. Das Lecken von Eidechsen. Von Echsen. Zum sexuellen Lustgewinn. Ja. So. Yama. Und das ist übrigens kein Scherz. Bringen den Tod. Ah, sind das Bakterien? Das habe ich übrigens auch schon mal gehört. Mamo provozieren Seuchen und Kriege und mit ihren Kumpeln Graphie spielen sie an deinen Möpsen rum. Ja. Rudra, Dämon, Teufel. Rudra, Fußkrebs. Jetzt kommt was, was dir sehr gut gefällt. Oh ja, Rukshi provozieren Krebs. Wie fühlt sich das so an als Krebsforscher, als ehemaliger? Ja, also hätte ich das alles vorher gewusst, hätte ich nicht da schon Jahre deines Lebens weggeschmissen. Mit dieser Genexpressionsscheiße rumgemacht, sondern einfach mal gesagt, ja. Ruksha, hör auf mit der Scheiße. Ruksha. Journal of Cancer Biology. Ruksha ist Rukshi. Rukshi ist die Lösung. Ja. Hättest du mir vorher das Sati, Sorgen für Verwirrung im Geiste. Boah, jetzt. Worum geht's hier jetzt gerade? Ich weiß nicht mehr. Wer bist du? I can't get no satisfaction. Fällt mir jetzt nur dazu ein. Ja. Hering, Hering. Yaksha, Sorgen für Unruhe. Naga, Wasserwesen, Besitzer von Grund und Boden. Was? Ich dachte, Naga wären kleine süße Tiere. Okay, also das sind die 8 Klassen der Geister. Die sind ja auch sehr sinnvoll in Kategorien eingeteilt, die ja völlig... Ja, arbiträr, kennen also wir das zum Beispiel Yama und Rudra, der eine bringt den Tod, der andere ist Dämon und Teufel. Ja. Die haben nichts miteinander zu tun. Aber gut, die allen überlegenden Wesen sind ja die Anu, die helfen uns dann bestimmt. Ja. So, ja, ach so, das war übrigens das Kapitel, ob es Geister und Dämonen gibt. Die Antwort lautet ja, und zwar folgende. Ja. Und wenn man fragt, aber wie kann ich nicht sehen, ja, dann sagen die, ja, ist halt, sei nicht so ein ignoranter Sack. So, geh mal wieder in den Haus. Meine Güte, ist das eine Scheiße. So, was haben wir denn jetzt noch? Negative Auswirkungen des Reiki. Was denn? Ich mache Reiki-Musik für dich. Ach so. Gut, gehen wir auf negative Auswirkungen des Reiki. Im Reiki heißt es, dass der Reiki-Gebende nur Kanal für die universelle Energie ist. Er entspannt sich, spricht vielleicht noch ein Gebet und die Heilenergie fließt zum Empfänger. Es soll keine eigene Energie des Reiki-Gebers an den Empfänger fließen, auch nicht bei einer Einweihung. Wie ich in der Einleitung schon geschrieben habe, lässt sich im energetischen Bereich schwer etwas beweisen. Wir können an vieles glauben und schöne Geschichten erzählen. Manche Geschichten sind zu wahren Reiki-Märchen ausgebaut worden. Nur was letztendlich zählt, ist, ob es funktioniert oder nicht. Der Typ ist übrigens auch nicht sehr bewandert, was Komma-Regeln angeht. Das heißt, fühlt sich der Reiki-Empfänger besser, gesünder? Wurden bei dem Eingeweihten Blockaden gelöst und eine spirituelle Entwicklung angeregt? Ich kann mich nicht konzentrieren. Sind diese Wirkungen nachhaltig, nur vorübergehend, oder es wird nach einer ersten Verbesserung schlimmer als vorher? Ist die Gesundung und Entwicklung an etwas gebunden? Meine Gesundheit hat sich nach meiner ersten Reiki-Einweihung erheblich verbessert. Ich litt in den 90er Jahren vor allem im Winter durch die trockene Heizungsluft immer an einem hartnäckigen Durchfall. Nein, Moment, Nasennebenhöhlenentzündung steht hier. Das ist übrigens ein schönes deutsches Wort. Nasennebenhöhlenentzündung. Ja, das sieht so, guck mal, das ist fast eine ganze Zeile lang, das Wort. Das stimmt. Das ist super im Deutschen, dass man einfach Wörter aneinander kann. Ja. In your face, Ausländer. Ja, die machen immer alles mit Böf de la Böf de, alles. Und von und off und wir können einfach alles hintereinander basteln. Ja, das grammatisch verbriefte Recht, Bandwurmwörter zu machen. Geilon, übelst geilon. Nach der Reiki-Einweihung war sie vollständig verschwunden und trat auch nie wieder auf. Das kann nur Reiki gewesen sein. Ja, ja. Auch nach dem, Wurde eigentlich schon mal erklärt, was das ist? Also ich meine, ich habe das ja wenigstens schon mal gehört, aber vielleicht ist ja der ein oder andere... Ja, dann erklär doch mal. ...hörende Organismix dabei, der... Ja, erklär doch mal. ...oder die oder das, jetzt nicht weiß. Also soweit ich weiß, verstehen diese Esomatronen da unter... Reiki, dass man Hand auflegen macht, ohne Hand auflegen. Also genau. Man hält die Hand drüber in einem bestimmten Abstand und dann lässt man die schreibt man mentalen Brief ans Universum und sagt, hier, ich hätte gerne, mach dem mal den Krebs weg. Ja, nee, du musst dann schon einen bestimmten Betrag an Energie anfordern. Muss man das? Ja. Glaube ich nicht. Du sagst, ich hätte jetzt gern 415 Kilojoule universelle Lebensenergie. Also auf jeden Fall heilen die in ihrer Vorstellung damit, dass sie irgendwie die Patschehändchen über irgendwen halten und dann channeln oder so. Ja. Auch nach dem zweiten Grad habe ich jedoch hauptsächlich bei mir selber Reiki angewandt oder nur ab und an bei einem Familienmitglied, einem guten Freund oder meiner Katze. Nach meinem Lehrergrad gab ich einige Reiki-Einweihungen, mit denen ich durchweg gute Erfahrungen machte. Ich baute die Einweihung für mich immer in ein schamanisches oder buddhistisches Ritual ein, um den Raum zu reinigen und zu schützen. Einige meiner Schüler zeigten Zeichen spirituellen Fortschritts und lösten viele energetische und mentale Blockaden. Ich war kein erleuchteter Meister und fragte mich, wie ich damit umgehen sollte. Ich finde übrigens, wir sollten mal eine Lesestunde machen, in der wir nur schlechte Sexgedichte vorlesen. Das ist aber... nicht zu unserem Thema passend. Ja, und? Aber es ist witzig. Ja, aber das müssen ja dann schon Tantra-Sex-Gedichte sein. Sonst ergibt das keinen Sinn. Ja, wir können aber auch normale Sex-Gedichte da. Wir haben doch mal so ein lustiges gefunden, das könnten wir eigentlich mal vorlesen. Du kannst das vorlesen. Wir können das. Du machst das viel besser. Ja, aber das würde ja das Konzept brechen hier. Ja, und? Wir scheißen doch auf alles. Ja, dann können wir doch auch einfach in Zukunft nur einen hohen Sinuston anderthalb Stunden... Gut, jetzt. Die Leute hassen mich. Das war zu Recht. Ich war kein erleuchteter Meister und fragte mich, wie ich damit umgehen sollte. Das frage ich mich auch jeden Tag. Ich bin kein erleuchteter Meister, was soll ich machen? Hör mal. Schließlich wurde die spirituelle Entwicklung durch die Einweihung, die von mir gegeben wurde, in Gang gesetzt. Die Symbole im Reiki sind eng mit dem esoterisch-japanischen Buddhismus verbunden. Da ich damals selbst Schüler bei einem Meister des esoterisch-tibetischen Buddhismus war und wusste, wie schwierig und steinig der Weg sein kann und welche verantwortungsbewusste Aufgabe der Lehrer hat, glaubte ich, dass Reiki alleine kein Weg zur Erleuchtung sei. Das übrigens nur mit einem S. Sehr schön. Ist Reiki also nur eine Heilkunst? Obwohl ich selbst keine negativen Erfahrungen mit Reiki gemacht hatte, wurde ich stutzig, als ich immer mehr negative Kritik hörte. Viel Kritik kam von der christlichen Kirche, aber auch von Reiki-Empfängern. Eine gute Freundin von mir fühlte sich nach den Reiki-Behandlungen durch die Reiki-Lehrerin immer schlapp und ausgelaugt. Ein Bekannter, der mit energetischer Therapie arbeitete, hatte mit einem Gerät den Energielevel bei dem Empfänger einer Reiki-Behandlung gemessen und erschreckenderweise bei den meisten Sitzungen durch verschiedene Reiki-Geber einen Einfluss und Energiefluss vom Empfänger zum Geber und nicht umgekehrt festgestellt. Geil, hörst du zu? Mhm. Der hat ein Gerät gehabt, mit dem er den Energiefluss misst. Ja. Und ist dann erschrocken, weil das meistens andersrum gegangen ist, als es sollte. Das war bestimmt ein E-Meter von den Scientology. Das ist eigentlich auch mal eine Ansage hier. Dass man mal Scientology macht. Ja. Das würden wir uns mal raussuchen. Hier steht jetzt, ich wiederhole Doppelpunkt. Die Heilenergie floss vom Empfänger zum Geber und nicht, wie es sein sollte, vom Geber zum Empfänger. Ja, verrückt. Verrückte Welt. Dieses Testergebnis ließ mich sehr stutzig werden und regte meine weiteren Nachforschungen und Überlegungen an. Aus schamanischer Sicht, das können wir doch irgendwann mal machen. Ja, mach doch mal weiter hier. Aus schamanischer Sicht denke ich Folgendes. Mein Lehrer hat mir gesagt, dass ich, um zu heilen, wie ein hohler Knochen werden muss. Das heißt, alle Glaubenssätze, sowohl negative, das mit dem Hohl hat ja schon mal geklappt, alle Glaubenssätze, sowohl negative als auch positive, müssen aufgelöst werden, damit gewährleistet ist, dass auch nur reine Heilenergie zum Empfänger durch mich fließt. Nicht zum Beispiel Scheißhausenergie oder Schwitzenergie oder, weiß nicht, Karma-Energie. Ich kenne mich da nicht aus. Ja, ja. Die nicht vermischt ist mit meinen eigenen Vorstellungen. Dass da es auch ähnlich im Reiki ist und sein müsste, zeigt die Art und Weise, wie Usui früher ausgebildet hat und wie auch heute noch in Japan gelehrt wird. In unserer westlichen Zeit, in der man die Reiki-Heilkraft im Supermarkt kaufen kann, geben viele Reiki, ohne sich vorher mit sich selbst genügend auseinandergesetzt zu haben. Was entsteht, wenn diese Person andere in Reiki einweihen? Meiner Erfahrung nach ist es eben nicht so, dass die Reiki-Energie nur durch den Geber durchfließt. Je unerfahrener der Reiki-Geber ist und je mehr eigene Probleme er hat, desto größer ist auch die Gefahr, dass er meist unbewusst kleine Anteile seiner Glaubenssätze an den Empfänger weitergibt, die sich dann im Energiefeld des Empfängers einnisten. Da legst die nieder. Da legst die nieder. Und stehst nimmer auf. So entstehen dann neue, schmutzige, verstopfte Knochen, die denken, sie geben positive Energie weiter. Liebesknochen eigentlich? Mhm. Die sie sich dann meist auch vom nächsten Empfänger holen, ohne es zu merken. Wenn dann noch Geld die Motivation ist, ist das Dilemma perfekt. Die Bekannte meiner Schülerin Selin fragte sie doch tatsächlich, warum sie mit dem Reiki nicht Geld verdiene. Sie selbst, die Bekannte, ließ sich die Reiki-Einweihung von einer gemeinnützigen Organisation umsonst geben, um dann damit zu behandeln und Geld zu verdienen. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ich bin sicher kein Befürworter des Großmeistertums, doch wäre es sinnvoll, wenn einige Reiki-Lehrer mehr Verantwortung für sich selbst und für ihre Schüler übernehmen würden. Nicht nur eine Wochenendeinweihung, sondern eine Betreuung über Jahre hinweg, in denen sie sich selbst auch weiterbilden. Ich möchte mich da nicht ausnehmen. Das ist bescheiden von dem guten Mann. Was das Channeln und neue Reiki-Formen betrifft, gibt es ein erschreckendes Beispiel. Angeblich kommt das Medizin-Buddha-Reiki aus dem tibetanischen Raum. Tu mal Buddha bei die Fische. Ja. Tatsächlich ist der Medizin-Buddha ein Buddha-Aspekt im tantrischen Buddhismus. Es ist ein Weg zur Erleuchtung, dessen Linie bis auf Buddha zurückgeht und der über die Heilung körperlicher und geistiger Krankheiten arbeitet. Buddha, der muss Bluthochdruck gehabt haben. Der war krankhaft fett. Der war mit Sicherheit nicht gesund. Der hatte auch Haarausfall. Und der hat den ganzen Tag irgendwelche geräucherten Pflanzen eingeatmet. Ja. Bestimmt war der auch nicht so fit. Also super Idee. Um die Praxis auszuüben, benötigen wir eine Einweihung, eine Textübertragung und eine Erklärung eines dafür ausgebildeten Lehrers. Je nach Tradition entsprechend saß der Lehrer dafür einige Jahre lang abgeschieden in einer Klausur. Ach so. Und musste zusätzlich einige Klausuren speziell für Medizin-Buddha mit abschließender Feuerreinigungspraxis durchführen, bevor er die Übungen an andere weitergeben darf. Wer sagt das denn, Mann? Er hat das doch selber rausgefunden durch Nachdenken. Nein, aber ich meine, wer regelt denn zum Beispiel den Reiki-Ausbildungsplan? Er. Ach so. Und heute bekomme ich für ein paar Euro per Ferneinweihung eine Übertragung des Medizin-Buddha-Reiki und kann es danach selbst weitergeben? Verrückt. Meines Wissens gibt es in Tibet kein Reiki und es gab niemals einen tibetischen Meister, der die Erlaubnis gab, Reiki mit Medizinbuddha zu verbinden oder Einweihungen im Internet anzubieten. Medizinbuddha. Wenn ich mich jetzt einweihen lasse, worin bin ich wirklich eingeweiht und was gebe ich weiter, wenn ich andere einweihe? Mehr als eine Handvoll aus aller Welt zusammengewürfelter Symbole und Mantras? Der kann sich auch nicht entscheiden, ne? Vor allem, der schreibt ein Buch, in dem drin steht: kauft keine billigen Bücher, in dem euch irgendeine Scheiße erzählt wird, sondern kauft lieber meine teuren Seminare. In denen euch irgendeine Scheiße erzählt wird. Mit einer Medizin-Buddha-Einweihung von einem geübten tibetischen oder japanischen Lehrer kann ich auch die Hände auflegen und heilen. Alle meine Medizin-Buddha-Einweihungen waren kostenlos bzw. auf Spendenbasis und meine Lehrer haben mich ausdrücklich darum gebeten, kein Geld für eine Behandlung zu nehmen, in der ich die Heilkräfte Medizin-Buddhas benutze. Bla bla bla. Was sagen Christen zu Reiki? Das wissen wir ja, die finden das alle kacke. Huch. Was machst du denn jetzt schon wieder? Ich warte, ich bin jetzt dran mit Lesen. Ja, warte, ich muss wieder aufs Inhaltsverzeichnis. So, also ich war jetzt hier bei negative Auswirkungen des Reiki. Was sagen Christen? Wie arbeitet Reiki wirklich? Ja, was die Christen sagen, können wir ja mal gucken. Ach, das müssen wir in das zweite Buch vordringen. Ja, ja, das ist ja noch, das ist ja wahrscheinlich schnell erledigt. Also, was sagen denn so die Christen zum Reiki? Rahmen. Einige Christen äußern sich im Internet besonders impulsiv über das Reiki. Sie behaupten, es stehe mit dem Teufel im Bunde, natürlich, und geben Berichte von ehemaligen Reiki-Übenden an, die letztendlich nur durch Jesus ihre wahre Heilung gefunden haben. Ja, klingt nach Christen. Reiki habe sie krank gemacht und im Geiste verwirrt. Obwohl damals im Westen als von einem Christen entwickelten System eingeführt, scheint Reiki heute bei zumindest einigen christlichen Gruppen verpönt zu sein. Vielleicht spüren sie, dass etwas nicht stimmt. Also beschwert er sich jetzt, dass die Leute nicht richtig heilen? Oder übrigens, das war das Kapitel. Ah. Okay. Also beschwert er sich jetzt, dass Leute, die Leute nicht richtig heilen und das nutzlos ist oder dass die Dämonen reinlassen? Man weiß es nicht. Hier steht noch ein lila geschriebener Satz. Usui hat ein energetisches, spirituelles Heilsystem ausgearbeitet, gestützt auf Symbole und Gedankengut aus dem esoterischen Buddhismus und Shintoismus und nicht aus dem Christentum. In your face, Christen. Mhm. Mhm. Gut, das ist ja eigentlich egal. Ja, Ausleitung vielleicht nochmal. So, also die Ausleitung zum Buch 1 lautet: Vielleicht ist es ja dem einen oder anderen gelungen, ein Reiki zu entwickeln, das frei ist von Verknüpfungen zu anderen Geistwesen. Es gibt einige interessante Reiki-Systeme, mit denen ich mich nicht auskenne und die ich im Moment auch nicht beurteilen kann. Dieses Buch wurde geschrieben von einem Esoteriker, Klammer auf, Esoterik, Doppelpunkt, das geheime Wissen über Energien und die spirituelle Welt, Klammer zu, für Esoteriker. Okay, wenigstens gibt das zu. Ja, nee, ich glaube nicht, dass das bei denen so ein Schimpfwort ist wie bei uns. Ja, aber das heißt schon, also das heißt durch die Blume schon so, ja, also wenn jetzt das so ein paar von diesen nervenden, wissenschaftsnahen Leuten lesen, dann brauchen die sich gar nicht zu wundern, dass sie nichts verstehen. Mhm. Weil wir wollen auch gar nicht, dass die das lesen, das ist nicht für die gemacht. Mhm. Das ist für Leute, die eher Kontakt haben zu Mother Nature. Ja, klar. Also für Menschen, die einiges über die feinstoffliche Welt verstanden haben oder daran glauben. Okay, immerhin. Ich denke, dass dieses Thema und meine Ausführungen dazu einige Leute stark erregt und bin gerne bereit, sachliche Fragen zu beantworten. Ich bin nicht geneigt dazu, mit unwissenden Skeptikern... Unwissender Skeptiker! Das heißt, Menschen, die Reiki und Esoterik als Schwachsinn abtun, über das Thema zu diskutieren. Ja, das finde ich ja jetzt mal nicht so cool von dem Autor, ne? Nee. Denn ich tue ja Reiki und Esoterik bekanntlich als Schwachsinn nicht nur ab, sondern bezeichne das auch so und bin überzeugt, dass es das ist. Und dass es schädlich ist. Und dass das nichts bringt und nutzlos ist und nicht auf Evidenz beruht und so weiter, aber... Das will er gar nicht wissen. Ja, aber ihr könnt ja mal sachlich was dazu sagen. Ja. Dieses Buch ist meinem Bedürfnis nach Wahrheit und Aufklärung entsprungen. Ich habe die Dinge so aufgeschrieben, wie ich sie sehe und erlebt habe, in der Hoffnung, dass es vielleicht den einen oder anderen zum Nachdenken und Nachforschen anregt. Wenn das Buch keinen Nutzen bringt, löse ich es in der Leerheit des Kosmos auf. Er löst es auf. In der Leerheit des Kosmos. Ach so. Ich wünsche mir, dass alle Lebewesen in Harmonie leben. Dass jeder die Bedürfnisse des anderen wahr und ernst nimmt. Dann kann eine Welt entstehen, in der jeder seinen eigenen richtigen Weg zur Selbstverwirklichung findet. Dazu ist Achtsamkeit und Aufklärung notwendig. Christian Ort. Da hat er sein Mojito, was Dingsbums Namen weggelassen. Banana Rama. Ja. Gut. Buch 2. Einleitung. Seit meinem ersten Buch, Vorsicht Reiki, sind 4 Jahre vergangen und es hat sich bei mir einiges getan. Ich habe mich mehr auf das Studium des japanischen Mikyo, was auch immer, des Tendai-Buddhismus konzentriert, bin zum Priester und zum Dalai Lama Dharma-Lehrer ordiniert worden. Mhm. Zum Priester. Dharma, was für den Westler ein falsch geschriebenes Verdauungsorgan ist, ist für den Ostler, glaube ich, sowas wie so eine Art Religion oder so. Dharma ist, glaube ich, irgendwie so eine spirituelle Lehre. Ja. Habe einen spirituellen Durchbruch erlitten. Oh, Darmdurchbruch wäre jetzt schlechter gewesen. Das stimmt. Dharma-Verstopfung. Und möchte gerne in diesem zweiten Buch einige Ideen und Übungen zeigen, wie man mit dem Reiki sinnvoll umgehen kann, ohne in eine der im ersten Buch angesprochenen Fallen zu tappen. Er hat einen spirituellen Durchbruch erlitten. Hat er das geschrieben? Mhm. Oh ja. Ja, vielleicht heißt das ja auch, dass er eingebrochen ist. Wo? Ja, so durch die, Decke. Durch die Decke. Gehst du mit? Das nur nebenbei. Trotzdem ich offiziell zum buddhistischen Priester ordiniert worden bin. Gibt's das überhaupt? Weiß ich nicht. Und wer hat ihn ordiniert? Deine Mutter? Ja, das ist echt so. Mama, kannst du mich mal schnell ordinieren? Oder war das der Dalai Lama? Weiß nicht. Sehe und praktiziere ich den Buddhismus und andere Wege eher unorthodox. Hm, der Schlingel. So sollen auch die Übungen in diesem Buch keineswegs einen traditionellen Anspruch haben und politisch, da steht wirklich politisch Reiki minus korrekt sein. Okay. Politisch Reiki, korrekt? Mein erhobener Zeigefinger der Warnung vor dem Reiki bezog sich nicht auf das Reiki an sich und ich sprach ebenso kein Zurück zur ursprünglichen Tradition aus. Ich warnte vor dem zu leichtfertigen Umgang mit der Energie, vor zu wenig eigener Meditations- und Reinigungspraxis und vor naivem Unverständnis der Herkunft der Reiki-Kraft. Ja, mit zu wenig Reinigungspraxis haben wir ja auch manchmal hier Diskussionen. Ja, du putzt nicht zu genug. Ja. Das ist Reiki-mäßig ungünstig. Ja, du solltest mal hier Reiki-Meditation machen. Mhm. Putzmeditation. Ja. Wenn ich mich auf den Boden setze, werde ich zwar vielleicht krank wie seine Bekannte, aber es ist vermutlich danach alles sauber. Putz mir zum Abschied noch einmal die Füße, my darling. Was soll das? Wie kannst du mit dem Reiki sinnvoll arbeiten? Ich möchte dir 5 Punkte geben, mit denen du deine Reiki-Kraft steigern kannst, für dich und deine Klienten und Schüler. Erstens Reiki-Lebensregeln, dann Meditations- und Atemübungen, Handstellungen zum spirituellen Heilen, Reiki-Symbole und Einweihungen. Ich will die Handstellungen. Okay. Entkopplung oder nicht? Vorerst noch ein Wort zu der gekoppelten Energie im Reiki. Gekoppelte Energie. Im ersten Buch schrieb ich, dass die Reiki-Energie verknüpft ist mit dem Astmani, Ahnen Usuis. Da Usui auch Shintoist war, ist das ja auch nicht weiter verwunderlich. Bei der Reiki-Einweihung, das macht Krach. Du machst Krach. Falls sich jemand fragt, Claudia hat ADHS. Du machst Mike Krüger an, während ich vorlese. Ja, aber das ist eine humoristische Kommentierung. Verstehe. Ja, dann leg los. Ja. Da Usui auch Shintoist war, ist das ja auch nicht weiter verwunderlich. Natürlich. Ja. Bei der Reiki-Einweihung, besonders im zweiten Grad, bei dem man die Übertragung der Symbole und Mantras erhält, wird die Verknüpfung hergestellt, indem etwas Energie von dem Einzuweihenden in den Energiepool der Ahnen geworfen wird. Ich habe außerdem nur ein Mantra gemalt. Nee, das war ein Mandala. Die Ahnen vor allem mal wieder. Ja, natürlich. Die haben einen Pool. Ist das ein Jacuzzi eigentlich? Jacuzzi, sind das nicht die japanischen Mafiosi? Mhm, ich glaube schon. Oder ist das die Yakuza? Ich glaube, das ist Jacuzzi. Die chinesische Mafia sind ja die Triolen. Mhm. Weil das immer drei sind. Ja. Entschuldigung, kann weitergehen. Ja, können wir weitermachen? Ja. Die Ahnen Usuis stellen dann dem Eingeweihten die nötige Energie für seine Arbeit wiederum zur Verfügung. Diese Verknüpfung passiert unbewusst bei der Einweihung. Keiner der beiden, Geber und Nehmer, müssen etwas davon wissen. Wenn dir das nicht passt, hast du drei Möglichkeiten. Du lässt mich am Arsch, du lässt das mit der Einweihung. Du lässt das mit der Einweihung. Du hast das Wissen und die Macht, das Reiki zu entkoppeln und die Kraft aus einer anderen Quelle zu bekommen. Du gehst mit der Reiki-Energie verantwortungsvoll um, sodass es zwischen dir, Usuis Ahnen und deinen Reiki-Empfängern keine Missverständnisse gibt. Das sind die drei Möglichkeiten. Oder so. Wie sieht denn so ein Missverständnis zwischen mir, Usuis Ahnen und dir zum Beispiel, wenn ich bei dir Reiki mache, aus? Ja, dann zum Beispiel denkst du, du Reiki-Satulierst mir den Rücken weg. Mhm. Bist aber nicht bist da nicht richtig eingeweiht in das Ganze. Ja. Und konzentrierst dich in Wirklichkeit auf zum Beispiel die Milz. Mhm. Und dann sind die Ahnen völlig verstört, weil du zielst ja auf den Rücken, denkst aber in die Milz und die sagen, was ist denn jetzt hier? Mhm. Scheiße mit der Scheiße hier. Und am Ende kriege ich dann zum Beispiel offenen Fuß. Hm. Und dann bist du das schuld. Ja, und was machen die Ahnen dann? Die schreiben dir eine Rechnung und du musst die bezahlen, obwohl das in die Buchse gegangen ist. Ja, aber die würde ich ja dann dir schicken. Ja, aber ich würde dich dann verklagen. Aber vor dem internationalen Reiki-Gerichtshof. Ja, das ist besser. Aber dann warst du nicht politisch Reiki-korrekt. Das warst du. Du hast dich ja mit den Ahnen angelegt. Nee, ich habe nur nicht aufgepasst. Das kann doch keiner ahnen. Wenn du keine Einwände ins Reiki mehr, achso, keine Einweihung ins Reiki mehr willst, kannst du das Buch ja jetzt schließen. Geil, ja. Der ist voll pumpig, der Typ. Ja. Wenn du das Wissen und die Macht hast, das Reiki von der Ahnenenergie zu entkoppeln, dann tu es doch. Dieses Buch richtet sich vor allem an die Menschen, die mit dem Reiki, so wie es von Usui entwickelt worden und über Hayata Takata Mayata Pakata im Westen bekannt geworden ist, arbeiten möchten. Reiki ist nicht nur Handauflegen, sondern auch ein spiritueller Weg, ja? Davon bin ich heute überzeugt. Sieh Usuis Ahnen lieber als eine liebevolle Quelle mit spiritueller Energie, mit der du im Austausch stehst. Kapitel zu Ende. Geil. So, was haben wir denn hier? Die fünf Reiki-Lebensregeln, das interessiert mich nicht. Das ist vermutlich sowas wie, sei glücklich, hab ganz viel Sex und iss keine Insekten. Fall nicht ins Klo, mein kleiner Freund. Ja, genau. So, dann kriegst du hier Meditation und Bauchatmung vorgeschlagen. Jetzt kommen wir zu dem Tipp Energiearbeit. Setze dich, also das machst du das mal bitte. Ich lese das jetzt vor und du machst das, okay? Was muss ich machen? Und zwar ist das aus dem Kapitel Meditations- und Atemübungen. Kommt jetzt das Unterkapitel Energiearbeit. Setz dich mal bitte richtig hin. Ich sitze doch hier einfach nur. Ich will doch nur hier sitzen. Wer hat's erkannt? Setze dich wieder aufrecht hin und halte die Hände im Gasso vor der Brust. Ich will doch nur hier sitzen. Jetzt trink was und dann setze dich hin und machst hier Gasso, was auch immer das ist vermutlich. Namaste. Garçon? Ja. Also, was muss ich jetzt machen? Setze dich aufrecht hin und halte die Hände im Gasso vor deine Brust. Im Gasso, warte mal. Ich würde sagen, so. Ja, Pommesgabel. Leicht und ohne Druck. Schließe diesmal die Augen. Stell dir vor, wie beim Einatmen aus dem Universum Energie durch deine zusammengelegten Hände bis in deinen Tanden fließt. Was? Ich finde, das klingt nach Penis. Ja, aber weil du ein Problem hast. Und beim Ausatmen wieder zurück durch deine Hände in die Umgebung. Ja, und jetzt? Nee, du musst ausatmen. Und wenn du schon Metal machst, dann solltest du auch richtig ausatmen. Schwung. Das ist nicht richtig. Rezitiere ein spirituelles Gedicht oder ein Mantra. Hip, hip, Hefekloß. Ich esse dich bestimmt. Ich buttere dich und zuckere dich und futtere dich mit Zimt. Ich habe gute Erfolge mit dem Mantra des Buddhas der Reinigung. Vajrasattva. Wasch mir zum Abschied. Om Vajra Atmakoham. Was soll das? Sag jetzt Om Vajra Atmakoham. Ot On Vajra Sakra Zabam. War das falsch? Ja. Gut. Ich denke, du wirst erkannt haben, dass du gerade gesagt hast, ich habe die Natur des Vajras. Ja. Das Mantra kommt aus dem Mahavairochana Tantra, japanisch Dainichi Kyo. Dort legt der Buddha Mahavairochana in Form von Ritualen, Symbolen und Mantras die alles umfassende Weisheit dar, die der Bodhisattva Vajrasattva an die Wesen überbringt. Du kannst dieses universelle Mantra rezitieren, ohne eine Einweihung zu haben oder Buddhist zu sein. Es weist in seiner inneren Bedeutung darauf hin, da du den Vajra bereits in dir hast. Aha. Bla bla bla. Um das Mantra aufzuladen, benutze eine Mala und zähle die Mantras. Was hältst du von diesem Mantra? Um das Mantra aufzuladen, benutze eine Mala und zähle die Mantras. Eine große Mala hat 108 Perlen und eine große am Ende, wo meist eine farbige Quaste dran. Also in Bottrop gibt es ganz schön viele Mantas. Malas. Manta. Die große Perle wird nicht mitgezählt. Meinst du, dass die in den Bodhisattva-Buddhistenklöstern auch immer Mantra-Witze erzählen? Mhm. Mantra-Fahrer-Witze. Hast du verstanden, ne? Ja, ja. Super, hör mal. Ich bin sehr lustig. Halte die Mala in der rechten Hand mit der ersten Perle hinter der großen zwischen Daumen und Mittelfinger. Steht ein Mantra vor der Uni. Eine Mala zählt wie 100 Mantras. Die 8 übrigen sind für die, die wir falsch gesprochen haben, als Opfergaben und zusätzlichen Segen. Rezitiere das Mantra 9 Malas täglich für 21 Tage. Geil, was ist das für ein Deutsch? Ja gut, also hier geht das so weiter. Du kannst auch ein spirituelles Gedicht lesen, zum Beispiel wie der große Himmel in klarem blauem Licht. Ich wünschte, mein Herzgeist wäre so riesig. Ich glaube, der redet nicht von Herzgeist. Ist das Herzchakra. Ich wünschte, mein Herzgeist wäre so riesig. Was? Was reden Sie da? So heißt das Gedicht. Ach so. Von Uzui. Es heißt, wie der große Himmel in klarem blauen Licht. Ich gucke. Ich wünsche, mein Herzgeist wäre so riesig. Ich gucke. Da kriegt man bestimmt auch Herzgeist-Enlargement-Pills als Spam-E-Mail. Ah. Ja, das Internet kennt das nicht. Was? Ich wünsche, mein Herzgeist wäre so riesig. Ja, Herzgeist-Enlargement-Pills. Ja, aber wie soll ich denn das jetzt dann, wenn ich das nicht mal... Weiß irgendwo... ich nicht. Okay. Spüre die Wellen des Reiki, die in deinen Händen pulsieren. Ja, spüre ich. Beende die Übungen immer mit einem Lächeln. Oh, das machst du sehr schön. So, Energiereinigung. Nee, das machen wir... Ah doch, das kannst du auch nochmal machen. Streiche mit deiner rechten Hand von deiner linken Schulter diagonal hinunter zu deiner rechten Hüfte und leicht nach hinten. Warte. Streiche mit deiner linken Hand von deiner rechten Schulter diagonal hinunter zu deiner linken Hüfte und leicht nach hinten. Wiederhole dies abwechselnd so oft wie nötig und verbinde die Übung mit deinem Atem. Atme aus, wenn du nach unten streichst. Ich bin dein Vater, Luke. Streiche mit deiner rechten Hand von deiner linken Schulter an deinem linken Arm gerade hinunter. Die Handflächen zeigen nach unten. Nach unten. Ist nach unten. Das ist auf dem Tisch. Du musst den Arm gerade runter machen. Der Tisch ist feinstofflich. Streiche mit deiner linken Hand von deiner rechten Schulter an deinem rechten Arm gerade hinunter. Die Handflächen zeigen nach unten. Habe ich. Hebe deine linke Handfläche nach oben, sodass dein linker Unterarm waagrecht ist und dein Ellbogen an deiner Körperseite liegt. So. Handfläche nach oben. So. Streiche mit deiner rechten Hand von deiner linken Schulter hinab zu deiner linken Hand. Das gleiche machst du jetzt rechts auch noch. Aber das kann ich nicht. Jetzt musst du den... Also. So. Lege deine Hände danach auf deinen Unterbauch, Tandem. Ich wusste, dass das Penis ist. und konzentriere dich. Du solltest unbedingt mal ein Anatomiebuch lesen. Und konzentriere dich eine Minute auf deine Kraft in dir. Ich mache das im Schnellvorlauf. Oh, fertig, so, weiter. Beende wieder mit einem Lächeln. Ja. Und? Ja, das war's. Jetzt bist du energetisch gereinigt. Okay, das ist gut. So, Ich muss Toilette. So, was mache ich denn jetzt mal? Ich überlege, was ich jetzt gleich zu Abend esse. Ich mag ja Erbsensalat. Die meisten Leute sind irgendwie verstört, wenn ich erzähle, dass ich Erbsensalat mag, weil ich Erbsen mag. Die meisten Leute mögen keine Erbsen. Wie kann man keine Erbsen mögen? Erbsen sind lecker, das sind gute Proteinlieferanten und die haben so einen leckeren, sämigen Geschmack. Ich mag keine Tiefkühlerbsen in so einem räudigen Tiefkühlerbsen-Karottengemüse mit so einer ekelhaften Buttersoße. Und ich mag auch keine Erbsen in so einer Sahnesoße mit Schinkenstückchen, die dann irgendwie aus Formfleisch zusammengesetzt sind. Aber sonst mag ich Erbsen und mein Rezept für Erbsensalat ist ja eigentlich ganz simpel. Da macht man eine ganz einfache Vinaigrette und dann nimmt man die Erbsen und kleine Zwiebelstückchen und kleine Kartenschinkenwürfelchen. Aber ich schweife ab, da kommt der Mann wieder zurück, jetzt kann ich ja weiterlesen. Ja, lies doch mal weiter. Ja, ich finde, du solltest das hier nicht verpassen. Handstellungen zum spirituellen Heilen. Für Usui war Reiki zuallererst eine spirituelle Übung. Wichtig, wenn du die Hände bei dir oder einem anderen auflegst, drücke nicht das Qi in den Körper, sondern erlaube dem Körper, sich das Qi zu nehmen, was er braucht. Die Energie wird dann dorthin fließen, wo sie benötigt wird. Und da wusste ich, dass er mich falsch verstanden hat. Da das Qi sowieso dorthin fließt, wo es will, muss ich dann überhaupt die ganzen Handpositionen lernen? Es stimmt schon, dass sich das Qi seinen Weg zu den Blockaden im Körper sucht und irgendwann einmal kann es vielleicht passieren, dass du jemanden nur anschaust und die Energie fließt. Mhm. Ich gucke. Merkst du schon? Mein Ohr wird warm. Hm, ist besser. Doch, wir haben nicht immer gute Tage und es ist auch für die Fortgeschrittenen und Meister wichtig, eine gesunde Basis zu haben. Die Basis hält unsere Verbindung zur Erde und ich empfehle jeden immer mal wieder... Steht da jeden? Mhm. Da steht auch, doch, wir haben auch nicht immer gute Tage und es ist auch für Fortgeschritten und Meister wichtig, eine gesunde Basis zu haben. Immer mal wieder auf die Grundübungen zurückzukommen. Gerade in Zeiten, in denen man sich durcheinander oder krank fühlt. Lerne die Handpositionen, die du in deiner ersten Reiki-Einweihung bekommen hast, auswendig, damit sie dir zur Verfügung stehen. Usui hat auch leichte Massagen, Klopfen, Streicheln, Pusten und Anschauen in seine Praxis integriert. Alles, um stagniertes Qi im Körper zu lösen. Wenn du weißt, was du tust, kannst du auch anfangen, das Qi bewusst in bestimmte Körperstellen zu drücken, um stark blockierte Energieknoten zu lösen. Qi mal wieder. So, was haben wir denn jetzt noch? Wie, das war's schon? Ja, ich habe mal die langweiligen Sachen weggelassen. Wir sind ja auch schon eine Stunde wieder dran. Also ich war jetzt bei Handstellungen. Gut, dann. Lernen wir jetzt mal was über Einweihungen. Einweihungen und das Mantra der Meister. Du hast die Reiki-Energie immer. Vor und nach deiner Einweihung. Du kannst dich durch stetige Meditation und Energieübungen spirituell erheben und so den Qi-Fluss in deinem Körper verstärken. Das heißt, Qi, da hat das nur falsch geschrieben. Was macht denn eine Reiki-Einweihung mit dir? Der Reiki-Lehrer gibt dir seine Inspiration, sodass du bei deiner eigenen spirituellen Entwicklung schneller voranschreiten kannst. Es ist nicht die Reiki-Einweihung, die dich dazu befähigt, Reiki zu geben und Energie zu übertragen. Es ist deine eigene spirituelle Entwicklung. Also bitte, Reiki-Lehrer, entspanne dich. Es ist nicht die eine Einweihung, die sitzen muss. Begleite deinen Schüler auf einem spirituellen Pfad. Hast du dich selbst genug geschult? Usui gab seinen Schülern so oft eine Einweihung, wie es ging. Er sagte dabei zum Beispiel Sachen wie: Fall nicht ins Klo, mein kleiner Freund. Geh nicht zurück, hab was geweint. Teilweise fast täglich oder wenigstens einmal die Woche. Wie verrückt, dass wir heute die Einweihung so in den Mittelpunkt stellen und sie für viel Geld verkaufen. DKM, die Non-Dualität des DKM, da geht es hin. Ja, DKM ist das Meistersymbol und Mantra. Doch werden wir diesem Mantra und deren Bedeutung gerecht. Warte mal kurz. Ich will mal eben sehen, wofür die Abkürzung eigentlich steht. Darlehenskasse Münster. Das DKM deutet auf die Leerheit, Erleuchtung und Non-Dualität. Dazu einige kurze Erklärungen der Begriffe. Leerheit. Leer wovon? Alles ist leer von einer unabhängigen Eigenexistenz. Das heißt, alles ist miteinander verbunden. Boah, ich will jetzt irgendwie beeinflusst sich gegenseitig. Vor allem, das ist ja auch, das heißt, also alles ist leer von einer unabhängigen Eigenexistenz. Das heißt, alles ist miteinander verbunden. Das heißt das ja. Ja, klar. Zieht sich an und stößt sich ab. Natürlich. Gleichzeitig. Beachte in diesem Zusammenhang auch das Verhalten auf atomarer Basis. Unterschiedliche Ladungen ziehen sich an und so weiter. Ja, Atome haben keine Ladungen. Und so weiter. Erleuchtet. Erwacht von der Halluzination, ein von anderen abgetrenntes Wesen, in Klammern ich, zu sein. Das Durchschauen der Zusammenhänge und unserer Probleme. Non-Dualität. Nicht Man Zweiheit. Hat ja festgestellt, dass dieses Gefühl der Alleinheit mit der Welt ganz oft bei Frontallappenschäden zustande kommt. Oder im Suff. Ja. Non-Dualität, nicht Zweiheit. Die Welt der Probleme, Samsara, ist das nicht dieser Jesus? Nee, das ist Salamander. Ach, Salamander. Ja. Sind das nicht diese Schuhe? Ja, auch. Ah. Lurch. Und die Welt der Erleuchtung, Nirvana, sind nicht verschieden voneinander. Das Absolute und das Relative werden zwar in unserer Welt als zwei Dinge wahrgenommen, sind jedoch eine Einheit. Ach so, guck mal, wie der einfach jetzt mal kurz alles kaputt fegt. Die Darlehenskasse Münster ist die Essenz des Buddhas Macho-Schwein. Mahavairochana, den hatten wir vorhin schon. Ja, ich kann das nicht mir merken. Machu Picchu war Ruchu, auf Japanisch Danichi Konichiwa Niwari. Großer Sonnenblumen-Buddha. Du bist übrigens ein Rassist. Nein, du. Es ist die Vereinigung von Samsara und Nirvana, von Yin und Yang. Was kommt jetzt? Es war schon so oft davon die Rede. Ich würde sagen, für alle Fans sollte man kurz... Ja. Übrigens, die Jüngeren werden es wahrscheinlich nicht mehr kennen. Aber wenn es um Nirvana geht, denke ich meistens daran. Die Arbeit mit dem Meistersymbol ist ein lebenslanger Prozess bis zur Erleuchtung. Aus Sicht des DKM-Symbols gibt es auf eine... Ja. Absolute Ebene nichts, was ich meine Schüler übertragen kann. Es bleibt die Inspiration auf der Ebene der Non-Dualität. Die Darlehenskasse Münster-Mantra gibt uns die Möglichkeit, unsere eigenen, sich im Dunkeln unseres Unterbewusstseins befindenden Knoten aufzudecken und zu lösen, zu erleuchten. Sonnenblumen-Buddha. Dann werden wir uns langsam unserer eigenen Strahlkraft, unserem inneren Diamanten, Vajra. Vajra. Das heißt aber unseres inneren Diamanten bewusst. Nein, es heißt unserem inneren Diamanten. Arbeitest du mit Reiki, ist es nur notwendig, ein leerer Kanal zu sein. Ja. Das kriegen einige von denen, glaube ich, ganz gut hin. Um die spirituelle Energie der Non-Dualität des Danichi Nyoran. Du verdammter Rassist. Durch dich fliegen zu lassen. Der macht sich gerade übrigens wieder diese Schlitzaugen. Ich spreche das nur so aus, wie das gedacht ist. Genau. Und nicht wie Claudia, die so eine Bauerntante ist, die einfach alles da liest, wie es da steht, weil es ja egal ist. Ja? So im Sinne von, ja, wir brauchen uns keine Mühe zu geben. Ich bin Integrationsförderer. Held. Held der Integration. Je mehr Knoten, Anhaftung und ungelöste Emotionen du noch hast, desto weniger kann Reiki fließen. Im Reiki sind das Erste, was man lernt, der Glaube und das Vertrauen an die universelle Kraft, die auch die eigene innere Kraft ist. Einher geht damit die Verantwortung für einen sachgemäßen Umgang mit dieser Kraft und für die eigene Entwicklung. So. Hey, kannst du mal das Nachwort vorlesen? Natürlich. Bitte? Oh, das Nachwort ist: Heile dein eigenes Herz, deinen eigenen Geist, sei glücklich und lächle, halte deinen Körper gesund, geh dreimal am Tag aufs Klo, für ein glückliches und friedvolles Leben, halte die Schnauze, wenn dich keiner fragt, heile andere und schenke ihnen Harmonie. In Stille und Liebe, Christian, Nirvana. Ort. So, und jetzt kommt was Lustiges. Das wird die zahlreichen Physiker unter unseren Hörern in die Beschämungsecke treiben. Der Mann ist 67 geboren und hat Physik studiert. Ja, aber da steht nicht, dass er das abgeschlossen hat. Nein, aber da sollte man doch... also ich habe in meiner Physik-Hilfswissenschaftsvorlesung schon gelernt, was mit Energie so los ist. Mhm. Ausbildung in traditioneller chinesischer Medizin. Mhm. Schwerpunkt Akupunktur und Tai Chi Qigong. Ausbildung in klassischer Homöopathie. Jawohl. Reiki 1 bis 4, Lehrer und Meistergrad im klassischen System nach Usui. Freier Reiki-Lehrer. 10 Jahre schamanische Ausbildung. Seit 1997 praktizieren der japanischen. Wie? Ach, klein geschrieben, ja. Praktizieren. Der japanischen und indotibetanischen Tantras, Vajrayana und Mikyo, ordinierter Priester und Dharma-Lehrer. Leitete für 10 Jahre eine wöchentliche Meditation auf den Buddha des Mitgefühls, kann alles, außer keine Scheiße zu erzählen. Mhm. Seit 1977 Training in verschiedenen Kampfkünsten und Meditationen, unterrichtet die japanische Kampfkunst Taijutsu, Meistergrad Okuden, Lehrer der geheimen Ebene. Den alten Yang-Stil, das chinesische Tai Chi Chuan, Bagua, Zhang und Qigong. Wer dem eine E-Mail schreiben möchte, info@vorsichtreiki.de. Aber keine Skeptiker, denn mit denen will er ja nicht sachlich diskutieren. Ja, die sind Abschaum. Ja. So, das brauchen wir alles nicht. Quellenangabe auch nicht. Glossar auch nicht. Dann haben wir es ja überstanden. Ja, das stimmt. So, warte, ich werde das jetzt sofort von meinem Gerät tilgen. Aber bestimmt bekommst du jetzt bald ganz viele gute Empfehlungen. Ja, das muss ich dann unbedingt mal rückgängig machen. So. Gut. Dann haben wir ja noch ein Fundstück der Woche. Da solltest du jetzt mal deine E-Mails öffnen und gucken, was ich dir da Wunderbares geschickt habe. Denn heute bin bekanntlich ich dran. Den Death Metal der Woche haben wir uns auch schon ausgesucht. Nein, haben wir nicht. Wir beugen uns dem Wunsch eines ganz besonderen Hörers. Roman, der nicht nur Inhaber des Ordens der Eingeweihten der Lesestunde ist, sondern auch noch, so wie es aussieht, Mitglied im VIP-Club ist. Ja. Da haben wir noch Plätze frei. Und der wollte gerne wissen, ob wir was von Morbid Angel spielen können. Klar können wir das. Aber hallo können wir das. Werden wir auch. Aber erstmal tritt jetzt die Erde in den Purpur-Photonenring ein. Wir befinden uns auf der Seite spiritgate.de. /docs/Metatron, die Erde tritt in den Purpur-Photonenring ein. Ich glaube aber, wenn man nur Spiritgate eingibt, wo kommt man dann hin? Ja, auf die Startseite. Also, okay. Reinigungs- und Schutztechniken gegen psychische Angriffe. Aber jetzt geh mal wieder bitte übrigens, zurück. Auf der Startseite ist ein UFO, wo drunter steht die Intergalaktische Föderation. Die faszinierenden Leben und Wirken unserer Sternengeschwister-Vortrag mit Dirk Seufert. Also wer noch Zeit hat, Samstag, 1.11.2014, 10 bis 15 Uhr in Dortmund. Wie wäre es, wenn wir da hingehen? In ganz Dortmund. Wir müssen da hingehen. Guck mal, der redet wirklich von verschiedenen hochintelligenten Wesen in unserem Universum. Das ist wie der Axel Stoll, der arme Scheißer da. So, die Erde tritt in den Purpur-Photonenring ein. Erzengel Metatron und die 33. Dimension durch Anna Merkaba, 19.09.2014. Übersetzung Gerhard Hübgen. So, also wir haben jetzt hier so ein Bild. Da ist ein Photonenring, Photon Belt. Und wie kann ich denn hier mal, dass man mal was runterscrollt? So. So, und hier sind jetzt irgendwie ganz 10.000 Years Darkness steht da, Night and Day, dann nochmal 10.000 Years Darkness, Night and Day. Das scheint in dem Photonenring zu sein. Achso, der Photonenring ist 2.000 Years Light. Also man muss sich das so vorstellen wie ein aufrecht stehender Ring aus Watte oder sowas. Photonen. Der sieht aus wie ein Band mit Haaren. Und, der sieht aus wie diese schrecklichen Haargummis, die die Frauen in den 90er Jahren immer dieser Ring, haben. Der aufrecht stehende Ring steht senkrecht zu einem waagerechten Ringsystem. Das sieht aus wie das Sonnensystem, nur dass in der Mitte nicht die Sonne ist, sondern Alkyone. Ach guck, hier ist unser Sonnensystem. Und in Umlaufbahn, also unser Sonnensystem ist in einer Umlaufbahn und in der Mitte von diesen horizontalen Ringen ist Alkyone. Andere Systeme zum auf Beispiel der Umlaufbahn. Sind Mascarpone, Maya, Teignus, Atlas und Paulo Coelho. Arschkeks und Elektronen. Mhm. Am 22. eures Monats September, das ist ja gar nicht mehr so lang, werdet ja, ihr alle in einen photonischen... Schon vorbei, wenn ich das sagen darf. Oh, wir haben schon Oktober. Werdet ihr alle in einen photonischen... Studentin übrigens. Mhm. Lichtring kleiner eintreten. Witz. Fragt ein Student den anderen, wie spät ist es denn? Sagt der andere Student Dienstag, halt mich nicht mit Details auf Sommer oder Winter. Wintersemester. Denn da euer Sonnensystem in der Tat schon einen Fuß in den neuen Einklang gesetzt hat, wird der Planet, auf dem ihr euch befindet, den nächsten Schritt in seinem evolutionären Prozess machen, der den Frieden und die Harmonie der vergangenen Zeitalter und der kommenden Zeitalter mit sich bringt. Bestes Beispiel, die ISIS, die Boko Haram und auch der Nahostkonflikt und was in der Ukraine passiert. Ich wusste gar nicht, dass die Erde evolviert. Wie macht die Erde das denn so? Man weiß es nicht. Ein photonischer Ring purpurne Erkenntnisprinzipien wird neue Vereinbarungen für euren Planeten einführen. Geil, die haben bestimmt den Physik-Wortgenerator benutzt. Ja. Jetzt, warum Photonen? Ist besser. 2000 Years of Light stand da doch. Also. Die Portale der Vergangenheit integrieren sich wieder in die Portale des Jetzt-Moments der Zeit. Euer Ego wird in einen neuen Zustand transformiert. Bla, euer bla, Ego bla, wird bla, nicht bla, verschwinden. Bla. Okay. Viel interessanter als dieser Textblob. Das ist so eine übliche Crackpot-Seite, die ausnahmsweise nicht in 10.000 Schriftarten und kreischbunt gehalten ist, sondern tatsächlich in schwarzer Schrift auf weißem Grund, ist der rechte Rand. Weil da stehen einfach geile, so kurze Sprüche. Zum Beispiel, Metatron, Doppelpunkt, verwandelt die Menschheitsgeschichte. Die konkrete Anwendung der Veränderung der Vergangenheit. Ja, das ist ein Verweis auf einen Artikel. Der Tag nach dem großen Dimensionssprung. Die drei Tage Dunkelheit, wie man sich auf den Dimensionssprung vorbereitet. Mhm. Amora Kuan Yin im Einklang mit dem göttlichen Plan. Ratschläge für den Aufstieg. Adama über den Photonengürtel. Adama über den Photonengürtel und seine Verbindung zum Aufstieg. The Reconnections, Jenseitsportale 2. Energietore in Zeit und Raum. Vian Free und Daphne Elohim Channeling. Video-Channeling mit Daphne Candiszucker, die Elohim channelt, und Winfrey, der die Fragen stellt. Oh, super. Oh Mann, das klingt so gut. Mal gucken. Öffentliches Video-Channeling der Elohim. Bla bla bla. Was sagt denn der Elohim? Alles, was ihr wahrnehmt und was ihr fühlt, was ihr wünscht, was ihr wollt, was ihr habt, was ihr nicht habt, steht für eine Erneuerung, Umgestaltung bis in die tiefsten Winkel eures Geistes. Es geht darum zu lernen, ein Meisterbewältiger des Absturzes in die Materie zu werden. Geil, so super. Wortsalat, irgendwas. Ah, natürlich kommt auch noch, weil dieses Vertrauen sich wie ein Buschfeuer ausbreiten kann auf diejenigen, die euch umgeben und sehen, dass ihr das Christuslicht und das Christusherz verkörpert. Aber wo ist denn das Video-Channeling? Das ist nur da. Ja, aber das ist doch eine Transkription. Ja, aber da wird es ja wohl irgendwie auch ein Video mal zu gucken. Ja, und da ist es. So, wir sind bei YouTube, WTTV, Daphne Candiszucker, Channels the Council of Earth. Everything, which you perceive, which you feel, which you see, die Übersetzung. Which you desire, which you want, which you have, which you do not have, is all up for remaking, for refashioning. Da ist so eine Olle im Bild mit so hässlichen Ohrringen und so eine Art zerwühltem Vogelnest auf dem Kopf genagelt hat. Auch so 90er Jahre super Haarspangen. Die sitzt mit geschlossenen Augen, man sieht nur die Birne und sagt diese Sache mit so zusammengekniffenen Augen und so einer angestrengten Nasenfalte. Mal kurz ein bisschen nach vorne. Oh, das ist der Winfrey. And this shall come about in a form and a way and a venue. Jetzt ist das Bild ein bisschen, der Fokus ein bisschen aufgezogen und irgendwer hält ihr ein Mikrofon unter die Arme. Das ist nicht irgendwer, das ist der Winfrey. Ihr gefällt das so gut? Glaubt ihr wirklich, dass sie die Botschaft von diesem komischen Engel verbreitet? Oder? Ja, das ist ja der übliche Esoteriker-Dualismus. Entweder ist sie ein Scharlatan oder ein Spinner. Ja. Okay, können wir das ausmachen? Ich will wissen, was der Winnie Pooh sagt. Das steht da doch auch. Ja, aber ich will wissen, was der sagt. Das ist ja so ein gemütlicher, belabter Mann mit grünem Pullover. Sag doch mal was. Sag was, Kürbis. So, jetzt. Achtung. Er sieht genau aus wie der Romano Power. Was? Dieser eine Schlagerkerl. Okay, ich muss nicht wissen. Romina und Albano Power. Der sieht genau aus wie der Albano Power. Die haben das Lied Felicita gemacht. Das kennt man ja noch. Ja, aus, genau. Filmfunk und Filmfunk und Fernsehen. Wenn man 1000 ist. So, hier, guck. Ja, das stimmt. Der sieht echt genauso aus. Krass. Wahrscheinlich ist er das. Die fand ich früher übrigens unfassbar heiß. Die sieht ja auch gut aus. Jetzt sieht die vermutlich nicht mehr gut aus. Ja. Wann war früher? Als das... Ja, wie alt warst du da? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, von wann das ist. Kann man das hier nicht sehen? Nee. Ja, können wir das jetzt ausmachen? Meine Ohren blühen. Die haben sich übrigens getrennt. Ja, das ist ja sehr schön. Ja, Mike Krügers Gesicht ist sehr viel besser anzusehen. Okay, bla bla bla bla. Ich habe zum Ende der Lesestunde hinten mal irgendwie die Schnauze voll, wenn ich mir diese ganze Kacke da nochmal reinziehen muss. Verständlich. So, gibt's noch was Lustiges auf der Seite? Nein, aber... Du hast grüne Beine. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, der Rest ist selbsterklärend. Oh, Daphne Karandanis spielt Harfe. Gut, das müssen wir natürlich noch kurz einfach aus Verantwortungsgründen schnell anschauen, wie gut das ist. Ja, die wird wohl Harfe spielen können. Ja, aber ich will wissen, ob die einfach nur Glissandi spielt. Ah, Synthi-Streicher, immer gut. Und jemand flüstert? Ranzenglisch? Da. Die hier kann nicht gut Harfe spielen. Das ist ja auch nur so eine Mini-Harfe. Na und? Also ich fühle mich schon so ein bisschen wie so ein Elohim. Also meine Schwester... Jetzt channelt's mir gerade ein. Meine Schwester spielt ja Harfe und deswegen weiß ich, wie das auszusehen und zu klingen hat, wenn man gut Harfe spielen kann. Und so jedenfalls nicht. Ja, dann würde ich sagen, ihr reicht's ja mal. Ne? Mhm, allerdings. Also denkt dran, die Erde ist vor ein paar Wochen in den purpurnen Photonenring eingetreten. Ich hoffe, ihr habt alle euch darauf vorbereitet. Ja, und wer sehen möchte, was aus Albano Power geworden ist, nach Felicita und nachdem er mit seiner coolen Ollen sich getrennt hat, der kann sich ja mal bei lichtecho.de, nee, wie hieß das? Spirit Gate. Genau. Ja. Anhören. Genau. Und heute gibt es, ich würde sagen, passend zum Thema, das Lied Blasphemy vom Album Altars of Madness für unseren lieben Freund Roman. Ja. Und in diesem Sinne? Ja, ne? Also das ist, du solltest vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, das ist ein Klassiker. Ja, klar, das ist ein Klassiker. Ich meine, Altars of Madness weiß man ja, ich meine, da trage ich ja Eulen nach Athen, wenn ich das erzähle, dass das das erste Album von Morbid Angel ist, alter Death-Metal-Klassiker. Bei Morbid Angel ist es so, dass die ihre Alben mit fortschreitenden, also jedes weitere Album hatte einen immer den nächsthöheren Buchstaben im Alphabet. Also das zweite Album begann mit B, das dritte mit C und so weiter. Mhm. Ich meine, inzwischen sind sie bei I, glaube ich, oder H? Nee. H oder I, irgendwie sowas. Die neuen Sachen sind ja auch ein bisschen poppiger, muss man ja poppig sagen. Nicht, da sind elektrische Einflüsse drin, aber der alte Sänger ist ja auch weg. Ich glaube, der ist jetzt wieder da, ne? Irgendwie sowas. Egal, auf jeden Fall. Blasphemy, Morbid Angel. Wir sehen uns am Samstag, ich weiß, dass ihr alle, Sonntag, ich weiß, dass ihr alle kommt. Kommt alle, kommt und, alle. Und bis die Tage und noch ein Schamann. Tschüss. Haben wir, um die Nicht-VIP-Clubber noch mehr auszuschließen und auszusondern und zu verwirren, den VIP-Club an eine andere Stelle verfrachtet. Mhm. Nämlich mitten ins Stück. Mitten ins Stück. Das soll uns mal einer nachmachen. Allerdings. Ja. Willkommen. Ihr seid die cooleren von den Hörern. Wobei wir eigentlich nur coole Hörer. Ja, aber die ganz coolen sind schon die VIP-Club-Leute, ja. Das muss man ja schon mal sagen. Wir können ja jetzt auch mal wieder was Privates ausplaudern. Schon so wieder, Bonus. Du hast doch schon so viel Privates ausgeplaudert. Ja, also als Bonus. Ja, dann sag mal was Privates. Wir waren heute am Schloss in Brühl. Es war langweilig. Spazieren, ich fand's schön. Aber auch langweilig. Nein, das war richtig schön. Okay. Mir war es zu hell und zu warm. Ja, er hat seine Sonnenbrille vergessen. Das war nicht in Ordnung. Wieso vergisst er auch seine Sonnenbrille? Übrigens, an Honigfreunde, jetzt mal einfach mal Mehrwert. Mhm, es gibt auf dem Kölner Weihnachtsmarkt am Dom einen Stand mit finnischem Honig. Jeder, der Honig mag, muss sich diesen Honig kaufen. Auch weil finnischer Honig einfach Heavy Metal ist. Sowieso. Ich kann aber verstehen, wenn jemand sagt, Weihnachtsmarkt, das ist nicht Heavy Metal und außerdem Köln ist mir zu weit oder so. Und die haben einen eigenen Internetshop und inzwischen sind die Portogebühren von früher 30 Euro oder so auf einen vernünftigen Wert abgesunken. Und deswegen empfehle ich arktischer-honig-shop. Da gibt es Honige, das zieht einem die Latschen aus. Zum Beispiel das Flagship von denen ist, der heißt auch arktischer Honig, das ist ein klarer, flüssiger Honig. Aber nordischer Sommer und nordischer Frühling, das sind so nicht flüssige, wie sagt man. Das sind so deine Lieblinge, oder? Die sind wirklich sehr, sehr gut. Also, ja. Kleine Empfehlung. So, jetzt habt ihr ja wirklich was davon gehabt. Jetzt könnt ihr genüsslich weiter Morbid Angel hören. Value for no money. Allerdings. Und up the Iris. Nothing but ghosts. Nothing but ghosts. Nothing but ghosts.